Live 4. So sieht es aus. 4, aber nicht 4. Denn hier ist nicht Klaus 4. Klaus 4 ist in Urlaub. Hier ist Hans Nieswand, wie übrigens auch schon letzten Sonntag. Ich freue mich, Klaus vertreten zu dürfen. Eine große Ehre. Ein toller Slot, wie man im Radio sagt, hier diese Zeit. Und ich wünsche euch viel Spaß hier in der nächsten Stunde mit mir anstatt von Klaus, mit Nieswand anstatt 4. Und wir beginnen mit der neuen Platte von Caribou. Caribou, der beliebte Elektronik-Act aus Kanada, hat eine neue Single namens Our Love. Damit geht diese 4-Sendung los, die nicht von 4 moderiert und zusammengestellt ist, sondern von Nieswand. Viel Spaß dabei. Don't you? 1 live, Plan B, 4 ohne 4 heute mit Nieswand statt 4, denn 4 ist in Urlaub und Nieswand ist im Studio hier und macht Sendung hier und jetzt und zwar ziemlich durlastig, ungewohnt vielleicht auf dieser auf diesem Slot, aber so ist es nun mal heute, damit die Sonne wenigstens in den Herzen scheint. Durhaltige Musik von David Astry, Up, der Name des Tracks, 1983 erschien dieses lustige Album namens Do It Right, damals wenig Wirkung, heute umso mehr. Das ist, was die Dur-Thematik angeht, noch ein bisschen derber geht, wird jetzt gleich hier, das wird Jürgen Pape gleich beweisen. Er hat einen neuen Track namens Heuriger, der auf der neuen Kompakt Total Compilation Nummer 14 erschienen ist. Das ist die gleiche Tonart, ebenfalls Dur, nur noch ein bisschen, wie soll ich sagen, je ne sais quoi, hört selbst. Thank you. Je t'aurais dit. Everybody is the same. Everybody is the same. 1 live. Entschuldigung, Plan B mit 4 oder nicht 4. Beziehungsweise ganz sicherlich nicht mit Klaus 4. Klaus 4 ist in Urlaub. Er wird vertreten von Hans Nieswand, der morgen übrigens schon wieder auf Sendung ist, dann in seinem eigenen Slot, wie wir heute schon mehrmals dieses Format bezeichnet haben. Und wir haben auch Tempo aufgenommen. Wir haben Tempo aufgenommen mit einer Instrumentalnummer. Das gibt mir Gelegenheit nachzuhalten, was ich bis jetzt gespielt habe. Nicht insgesamt bis jetzt, aber doch einiges her, seit ich Jürgen Papes zünftigen, heurigen Track erwähnt hatte. Danach gab es Musik aus Frankreich, Les Points, Il n'y a pas de crocodile à Crocodile. Danach gab es Musik aus Brasilien von Tim Maia, dem großartigen, legendären Typen. Tim Maia, der eine universelle Hymne der Gleichheit namens Brother, Father, Mother, Sister uns hier geboten hat. Danach Musik von Donna Regina aus ihrem hervorragenden neuen Album hörten wir In the Company of Friends. Ich hoffe, so fühlt ihr euch jetzt auch oder seid es vielleicht sogar in echt. Und jetzt im Hintergrund hier, wie gesagt, ein bisschen mehr Flottheit mit Stanton Davis and the Ghetto Mysticism Band Things Can Not Stop Forever im Edit von dem großen El Kent. Danach gibt es, mag ich jetzt schon prophezeien, gibt es noch ein bisschen derber zur Sache mit Ghetto House aus Chicago von DJ Slugo. Und wir werden sehen, was dann die restliche Zeit noch so zu bieten hat. In 1 Live, Plan B, bei 4 ohne 4 mit Nieswand. an American, it no good to stay in a white man country too long. It no good to stay in a white man country too long. So you left Clarendon to go a Brixton, and you check the things cool in a Liverpool. But Enoch Powell didn't know that things would get a blow. It no good to stay in a white man country too long. It no good to stay in a white man country too long. And I listen the news and I get confused. A black man join the Ku Klux Klan. It no good to stay in a white man country too long. It no good to stay in a white man country too long. If you're white, it all right. If you're brown, stick around. If you're black, get back, or you better attack. It's no good to stay in a white man country too long. It's no good to stay in a white man country too long. Now the fire a go burn and the blood a run. A time Big Ben really tumble down. And Tat say, him a go burn a chalice. But me say, him shoulda burn down the palace. It's no good to stay in a white man country too long. It's no good to stay in a white man country too long. Hear why? When you're there, you say, hey sir. When you go there, you say, hey mighty fair light. It's no good to stay in a white man country too long. It's no good to stay in a white man country too long. So them shoot Reagan, them shoot the Pope. They shoot after the Queen and you take it for a joke. It's no good to stay in a white man country too long. It's no good to stay in a white man country too long. Blacks in England, what is your plan? Blacks in England, check the time. Skinhead them now, check them crime. Blacks in England, find your land. Cause it no good to stay in a white man country too long. It no good to stay in a white man country too long. at home, but it's full of best wishes and suffocating. Let the good time, good time have you. It's what you've got to do. You said it was foolish for me to be sad, but I'm very hungry and you. For something to do, 'cause I'd much rather kiss you, but I know I'm gonna miss you again and again. I know I'm gonna miss you, so let's drink some wine and have a good time. But if really want to come through, let the good time, good time have you. It's what you got to do. Yeah, let's drink some wine and have a good time. But if you really want to come through, let the good. what you got to do. Yeah, let's drink some wine and have a good time. But if you really want to come through, let the good time. Eins live, Plan B. Mit vier geht zu Ende. Allerdings ist es auch gar nicht vier. Mehrmals schon erwähnt, vielleicht zu oft erwähnt. Hans Niesland ist heute als Übungsvertretung hier und wird auch morgen seine Sendung wieder aufnehmen nach der Sommerpause. Anders als Klaus Vier, der bleibt noch ein paar Wochen in Urlaub, wird dann aber in Zukunft nicht mehr von mir, sondern von Mike Litt vertreten. Das wird bestimmt auch sehr schön. Ich rekapituliere kurz, was wir gehört haben. Ich hatte zuletzt, glaube ich, DJ Slugos Chicago Ghetto House Track Get Down, What the Fuck angekündigt. Danach gab es so Reggae, Dub Poetry, um genau zu sein, von Muta Baruka, White Man Country. Danach ein Track von Moonbee namens Gulls, Kevin Ayers, Whatever She Brings, We Sing, haben wir gerade gehört. Und um rauszukommen, nicht nur aus der Sendung, sondern vielleicht auch auf die Straße noch und noch ein bisschen was zu unternehmen vielleicht, gibt es hier noch einen Track von The Field, No No im John Tejada Remix. Das war Hans Nieswand im Auftrag oder in Vertretung, um genau zu sein, von Klaus Vier. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Wir hören uns dann zum Beispiel morgen schon wieder in der Mittwochnacht, wenn ich meine Nieswand-Sendung mache. Da wird dann noch ein bisschen mehr gemixt und ein bisschen weniger vielleicht sogar geredet. Macht es gut bis dahin. Ciao.